soll das denn? Schaut doch mal genauer hin, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, nicht wahr sein. Wo ist mein Stern, mein Stern, mein Stern? Der Stern, der mich hält, der Stern, der mich auch mal aufhält. Wo ist mein Stern, mein Stern, mein Stern? Der Stern, der mir Kraft gibt, der Stern, der mir Halt gibt. Der sonst hell war, ist jetzt nicht mehr da.